Bahnbrechend für das Anleihewesen und die Art der Durchführung ist nach Sombart die Ausgabe der österreichischen Rothschild-Lose 1820-21 gewesen. Zum ersten Male wurden hier alle Register der wildesten Fondsspekulation gezogen, um Stimmung für das Papier zu machen. Stimmung machen war die Parole, die von nun an den Börsenverkehr beherrschte. Stimmung machen war das Mittel zum Zweck der unausgesetzten Kursverschiebungen durch systematischen Ankauf und Verkauf der Effekten, wie sie die Rothschilds von Anbeginn an bei ihren Emissionen betrieben. Um nun diese Börsen- und Geldmarktsmanipulation vornehmen zu können, wurden alle möglichen ihnen zu Gebote stehenden Mittel angewandt, alle nur auffindbaren Wege eingeschlagen, alle nur zu ersinnenden Börsen und sonstigen Machinationen ausgeübt, alle Hebel in Bewegung gesetzt, Geld in größeren und kleineren Summen geopfert. Das Haus Rothschild. Auf Deutsch: Kein Mittel des Betrugs und der Bestechung blieben unversucht, um den Gewinn der Barone Rothschild zu mehren. Den Übernahmekurs drücken, den Ausgabekurs möglichst hochschrauben, Schuldner und Gläubiger schröpfen, zu Anleihen, auch unnötigen, anreizen und an der Ausgabe und am Börsenspiel zu verdienen, die Staaten und Gemeinden immer tiefer in die Schuldknechtschaft verlocken und sie so zu immer willenloseren Werkzeugen der Geldmächte machen, Staats- und Volkswohl zertreten. So sieht das neue Leben aus, das emporsprießt, wo Juda in Völkergeschicksale eingreift. Die kapitalistische Blüte ist galoppierende Schwindsucht. Sombart berechnet den Verdienst der deutschen Banken 1891 bis 1900 allein aus dem Gründergewinn an deutschen Industrieaktien auf über 1 Milliarde. Allgemein urteilt er: Je mehr durch die Loslösung des Kapitals von der Person eines individuellen Unternehmens die Kapitalbeschaffung durch Vermittlung der Banken und Börsen erfolgt, desto mehr konzentriert sich der Bezug des Mehrwertes in wenigen Händen. Desto leichter schöpfen kapitalkräftige Personen oder Institute die Sahne von den Erträgnissen der nationalen Produktion ab. Das haben die von Sombart wiederholt angerempelten Antisemiten schon 30 Jahre früher gesagt. Noch im 18. Jahrhundert war das Schuldenmachen der Staaten verpönt, galt als ebenso ehrenrührig wie das private Schuldenmachen. Alle nichtjüdischen Volkswirtschaftler jener Zeit verurteilen es und sehen darin den Keim des Unterganges der Staaten. Die um Staats- und Völkerwohl gänzlich unbekümmerte Erwerbssucht der Juden brachte diese Stimmen zum Schweigen. Das zinsheischende Kapital brauchte neue, ausgedehntere Betätigungsgebiete, darum musste die Verschuldung der Staaten immer weiter und schneller getrieben werden, das Staatswohl wird dem Moloch der jüdischen Unersättlichkeit geopfert. Der Weltkrieg ist die letzte notwendige Wirkung der jüdisch-kapitalistischen Zersetzungsarbeit am Wirtschaftsleben der Völker. Sie beginnt mit der Entwurzelung des einzelnen selbstständigen Wirtschafters, nicht um in höhere, zweckmäßigere Wirtschaftsformen überzuführen, sondern um seine Arbeitskraft in den Dienst des Geldleihers zu zwingen. Es muss immer wieder schärfstens betont werden, dass das Eingreifen des Judentums in jeder Form in das privat- und gemeinwirtschaftliche Leben nie mit Rücksicht auf dieses gewollt und erfolgt ist, nie dem Leben der Wirtsvölker sich angepasst, darin eingeordnet, ihm gedient hat, sondern stets im tödlichen Gegensatz dazu Zersetzungswerk gewesen ist. Das deutsche Wirtschaftsleben trug in der Zeit, wo es aus eigener Art herauswuchs, im Mittelalter unter dem Gesichtswinkel des Gemeinwohls genossenschaftlichen Charakter. Es war im eigentlichen Sinne sozial und solidarisch. Es hätte sich ohne fremdes Zutun im gleichen Geiste organisch höher entwickelt. Jedoch sah der jüdische Erwerbsgeist in diesen Formen, welche die Einzelnen gegen unsittlichen Eigennutz in sich und anderen gegen Verarmung und gemeinschädliche Bereicherung schützten und in das Berufsleben Stetigkeit, Voraussetzung alles natürlichen Gedeihens brachten, unübersteigbare Schranken seines aller Ordnung und beruflichen Geschlossenheit feindlichen Strebens. Jahrhundertelang zäh fortgesetzte Wühlarbeit hat diesen Ordnungsbau, den deutschen Sozialismus, untergraben. Dem deutschen Geist war Konkurrenz, Kundenfang, Unterbieten zuwider. Der jüdische Geist entfesselte den Kampf aller gegen alle unter der Maske des freien Wettbewerbs. Der wirtschaftlich Schwächere, der Ehrliche, die Rückständigkeit erlagen dem Fortschritt der rücksichtslosen Kapitalsmacht. Die Proletarisierung war die notwendige Begleiterscheinung des Kapitalismus. Mit der Masse der Proletarier wuchs eine Macht unversöhnlicher Feindschaft gegen den Staat heran, der ehrliche Arbeit und Selbstständigkeit seiner Bürger und Bürgerinnen nicht zu schützen verstand. Der jüdische internationale Kapitalismus zerstörte die nationale Wirtschaft, in der Folge die nationale Gesinnung und damit den nationalen Staat. Der Gedanke des möglichst geschlossenen Wirtschaftsstaates, des politischen und wirtschaftlichen Selbstgenügens und damit der nationalstaatlichen Unabhängigkeit, der den vorausschauenden deutschen Volkswirtschaftern aus ihrer organischen Denkweise heraus als Entwicklungsziel vorschwebte, wurde zugunsten der Weltwirtschaft und des Weltverkehrs preisgegeben. Wiederum nicht zum völkischen Wohl und Heil, sondern um der jüdischen Erwerbssucht neue, unbegrenzte Möglichkeiten zu schaffen. Kapitalistische Weltwirtschaft als wirksamstes Mittel zur Annäherung der Völker, zur Völkerverbrüderung, zum Weltbürgertum gepriesen, bedeutet in Wirklichkeit wirtschaftlichen Wettbewerb der Völker um den Weltmarkt auf Leben und Tod. Je mehr ein Volk industrialisiert wurde aus jüdisch-kapitalistischen Interessen, umso abhängiger vom Weltmarkt wurde es. Auf diesem, der in dem Maße enger werden musste, je mehr Völker zur Industrialisierung gedrängt wurden, sich gegen den immer schärferen Wettbewerb mit allen Mitteln zu behaupten, wurde schließlich eine Aufgabe, von der das Schicksal der industriell verbildeten Staaten abhing. In diesem zunächst unblutigen, aber erbitterten Ringen drohte das industriell am weitesten entwickelte und somit vom Weltmarkt abhängigste England zu unterliegen. Wollte es sich nicht kampflos in seinen allmählichen sicheren Untergang fügen, musste es die kriegerische Entscheidung herbeiführen. Die Millionen Toter, die verwüsteten Länder und Staaten sind Opfer und Zeugen des weltvernichtenden jüdischen internationalen Kapitalismus. Die Emissionstätigkeit der Banken und die daraus zu erzielenden Gewinne brachten es mit sich, dass sie unter Vernachlässigung der Sicherheit zweifelhafte ausländische Werte bevorzugten. Diese lockten die Sparer durch höheren Zinssatz, die Banken durch höheren Emissionsgewinn. Ein weiterer Vorzug des Abflusses deutsches Kapitals ins Ausland für die Bankwelt war, einen Wettbewerb der Kapitalien auf dem deutschen Geldmarkt zu verhindern. Dieser Wettbewerb hätte zu einer dem Volkswohl dienlichen, den zinsheischenden Leihkapital unliebsamen Ermäßigung der Zinssätze zur Befestigung der Reichs- und Staatsanleihen und des Wirtschaftslebens geführt. In diesem Widerstreit der Interessen musste das Staats- und Volkswohl gegen den Kapitalsprofit zurückstehen. In dem Maße, wie die deutschen Sparkapitalien der Versuchung durch höhere Zinssätze der Auslandseffekten erlagen und ins Ausland abwanderten, sank die Aufnahmefähigkeit für notwendige deutsche Reichs- und Staatsanleihen. Der Kurs der schon vorhandenen senkte sich, die deutschen Sparer, die solche Werte im Vertrauen auf die Sicherheit des Reiches erworben hatten, erlitten unermessliche Verluste. Gleichzeitig und parallel stieg der Reichsbankdiskont. Die deutsche Produktion musste die Abwanderung des Kapitals von dem deutschen Geldmarkt mit verteuertem Kredit bezahlen, der wieder in erhöhten Warenpreisen Ausdruck fand. Endlich haben die deutschen Kapitalsanlagen im Auslande vielfach konkurrierende Industrien dort gefördert und so der heimischen Industrie, die durch erhöhten Kreditzins bedrückt wurde, den Wettbewerb auf dem Weltmarkt erschwert. Das nordamerikanische Eisenbahnsystem ist mit deutschen Geldern, deren Übermittlung in der Hauptsache die Deutsche Bank freundlichst übernommen hatte, geradezu aufgepäppelt worden. Der daran erstarkte amerikanische Kapitalismus quittierte dankend darüber mit Krieg.